Nou ja, daar waren we al. Een vrouw die had een knecht. Sansi had ze gehozen. En wie ze voor hier komt, hoe land. De knecht, dat was een hoofdknecht, dat moest van alles schaffen. Dat moest die eieren ausheben, dat moest melken, dat moest ackeren, dat moest zusammenfahren, kleed zusammengefahren. En van alle Arbeit, wie ze geht auf dem Land, wie ze geht. Aber wie ze geht auf den Leider im Land, alle morgens, so ist 8, wird zum Morgen gegessen, mittags. Wissen wir ja auch, dass wir zum Mittag essen müssen. Und zu 4 Uhr und Abend. Und morgens, die Leute frieren in der Graue, haben sie sich früh eingespannt. Das war 3-4 Uhr am Morgen, dann musstest du schon einspannen für Agra. Na ja, noch, und so ist 8:30 ist der Mode, muss man den Kaffee nicht betragen aufs Agra. Wo der Knecht geagert hat, vor keine Zeit verlieren. Dann hat er neben dem Pluck ein bisschen gehalten und hat seinen Kaffee getrunken. Ist mit ein bisschen drücken Wurstkäse, Honig und Rahm, ein bisschen. Früher war der Mode. Na ja, noch hat sie gesagt, die Mutter, diese Marie, du mal ein Sanzie, den Kaffee nicht übertragen. Na ja, das war ja Mode, alle morgens, die Maria den Kaffee genommen, den Krug nicht übergelaufen. Und es war gerade so vorgegangen, da war über ein Tal. Na ja, drunter ein Tal hat er gehalten. Ausgeruht, hat sich hingesetzt und hat seinen Kaffee getrunken. Und wie es geht, Sansi hat er Marie ein bisschen nachgestrebt, alle Tags. Alle Tags, Menschen, wie es der junge Leute geht. Da sei etliche Alte, die sei auch noch verfehlt, während die Jungen sich nicht verfehlen. Na ja, no, die will länger wie schöner. Na, hat Sansi gesagt, na, Marie, die Mutter, die sehe ich heute nicht. Bleib nur Rassito bei mir. Na ja, dann haben sie sich verkniecht und auf den Pluck. No, ist so 2 Stunden rumgegangen und die Mutter geguckt und geguckt. Die Marie, die kommt nicht. Sansi hat nicht mehr geackert. No, hat sie auf das Kleine gesagt, geh mal neben und guck mal da in das Tal, was da los ist, dass der Sansi nicht kommt. No, ja, ist er nie gegangen, das Kleine. No, hat er so geguckt von beiden. Hat er nichts gesehen. Ist er dicht dabei gegangen und hat er gesehen, dass die zwei da zusammengelegen haben in der Fahrt. Rum, da hat er einen Satz getan, rumgesprungen, haben, bei der Mutter hat sie gesagt, ist ein Unglück passiert. Na, was ist denn los? Ja, hat sie gesagt, die Marie, die leidet in der Fahrt und ist kaputt. Und Sansi leidet oben drüben und bewegt sich gerade noch ein bisschen.